Am 17. Dezember, dem größten nationalen Gedenktag, besuchten die Angehörigen der Volksarmee und die Werktätigen verschiedener Kreise in Xüchten den Sonnenpalast Kumsusan und erwiesen dem Genossen Kim Jong-il ihre Hochachtung. Sie traten in die Halle ein, wo die Statuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il stehen. Vor beiden Standbildern lag ein Blumenkorb im Namen von Genossen Kim Jong-un. Es waren auch die Blumenkörbe im gemeinsamen Namen des ZK und der Zentralen Militärkommission der Partei der Arbeit Koreas und des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVJK sowie im gemeinsamen Namen des Präsidiums der Obersten Volksversammlung und des Ministerkabinetts der DEVJK zu sehen. Die Besucher verneigten sich ehrerbietig vor den Statuen der Staatsführer. In der Halle der ewigen Seligkeit, wo Kim Jong-il in Antlitz wie zu seinen Lebzeiten aufgebahrt ist, verbeugten sie sich tief empfunden vor ihm.